Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 296, an Goethe. Ernstchen befindet sich wieder besser und scheint die Gefahr überstanden zu haben. Die Blattern sind heraus, die Kämpfe haben sich auch verloren. Die schlimmsten Zufälle hat der Zahntrieb gemacht, denn ein Zahn kam gleich mit dem ersten Fieber heraus und ein zweiter ist eben im Ausbrechen. Sie werden mir wohl glauben, dass ich in diesen Tagen, anfangs bei der Gefahr und jetzt, da es besser geht, bei dem Schreien des lieben Kindes nicht viel habe tun können. In den Garten kann ich auch nicht eher, als bis es mit dem Kinde wieder in Ordnung ist. Ihre Entdeckungen in den 5 Büchern Moses belustigen mich sehr. Schreiben Sie ja Ihre Gedanken auf. Sie möchten des Weges so bald nicht wiederkommen. Soviel ich mich erinnere, haben Sie schon vor etlichen und 20 Jahren mit dem Neuen Testament Krieg gehabt. Ich muss gestehen, dass ich in allem, was historisch ist, den Unglauben zu jenen Urkunden gleich so entschieden mitbringe, dass mir ihre Zweifel an einem einzelnen Faktum noch sehr räsonabel vorkommen. Mir ist die Bibel nur wahr, wo sie naiv ist, in allem andern, was mit einem eigentlichen Bewusstsein geschrieben ist, fürchte ich einen Zweck und einen späteren Ursprung. Haben Sie schon von einer mechanischen Nachbildung von Malereien etwas gesehen? Mir ist ein solches Werk kürzlich aus Duisburg zugeschickt worden, eine Clio, nicht gar halb Lebensgröße, steingrau mit Ölfarbe auf hellblauem Grunde. Das Stück macht einen überaus gefälligen Effekt und zu Zimmerdekorationen würde eine solche Sammlung sehr taugen. Wenn das Stück mir geschenkt sein sollte, was nicht ausdrücklich in dem Briefe steht, so wäre ich ganz wohl damit zufrieden. Ich kann mir aber von der Verfertigung keinen rechten Begriff machen. Den Cellini erhielt ich vorgestern nicht frühe genug, um ihn vor dem Absenden noch ganz durchlesen zu können. Nur bis zur Hälfte bin ich gekommen, habe mich aber wieder recht daran ergötzt, besonders über die Wallfahrt, die er in seiner Freude über das gelungene und besungene Werk anstellt. Humboldt sagt mir von einem Chor aus ihrem Prometheus, den er mitgebracht habe, hat mir ihn aber noch nicht geschickt. Er hat wieder einen Anfall von seinem kalten Fieber, das er vor 2 Jahren gehabt. Auch das zweite Kind hat das kalte Fieber, so daß jetzt von der humboldtischen Familie alles bis auf das Mädchen krank ist, und doch spricht man noch immer von nahen großen Reisen. Leben Sie recht wohl und machen Sie sich bald von Ihren zerstreuenden Geschäften frei. Jena, den 14. April 1797. SCH